Dies sind unsere aktuellen Themen. Mordfall Judith T. vor Aufklärung, Wietzener Vermieterin beschönigt Unterkunft und Südderby in Münchehagen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die Firma BM Event und Radio Mittelweser veranstalten in diesem Jahr mit Unterstützung von Sponsoren ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft 2016. Mehr dazu in den kommenden Wochen. In einer Flüchtlingswohnung in Wietzen herrschen chaotische Zustände. Circa 40 Flüchtlinge teilen sich eine kleine Unterkunft in einer Gaststätte mit zum Beispiel nur einer Küchenzeile und fehlenden Brandschutzvorkehrungen. Eine geordnete Reinigung der Unterkunft gibt es ebenfalls nicht. Einige der Flüchtlinge versuchen bereits an anderen Orten zu übernachten. Die Unterkunft in der Makloer Samtgemeinde gilt als dezentral. Hilfe von der dortigen Verwaltung blieb auch nach Nachfrage der Flüchtlinge aus. Vermieterin Brigitte Horstmann ist jedoch der Meinung, alle Flüchtlinge fühlen sich wohl. Ich kann das so schön beobachten, manchmal hier vom Clubzimmer aus. Und wenn sie jetzt morgen zur Schule gehen oder auch so, wenn sie sonntags spielen, das ist so wie eine Feier. So kommen alle zusammen, jeder spricht zusammen und abends kommen sie dann wieder alle nach Hause und sind zufrieden. Lachen und dann unterhalten, dann kommen sie und wollen mir das auch erzählen. Dann werden wir auch so ein paar Witze gemacht, ob sie es verstehen oder nicht, aber wir lachen viel. Ein 48-jähriger Patient des Maßregelvollzugs aus Bad Treburg soll während eines Freigangs im vergangenen September die 23-jährige Judith T. getötet haben. Das teilte Sozialministerin Cornelia Rundt heute Vormittag im Niedersächsischen Landtag mit. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Lutz Gäbel, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Verden, teilt in einer Erklärung mit, der Tatverdacht ergibt sich aus der Auswertung der gesicherten Spuren. Zeitgleich erfolgten Durchsuchungen in den Räumen des Maßregelvollzugszentrums Niedersachsen Bad Treburg. Judith T. war am 12. September 2015 das letzte Mal lebend gesehen und am 20. September von Spaziergängern im Klosterwald Lockum tot aufgefunden worden. Der Tatverdächtige wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. In Münchehagen kommt es am Sonntag zum Südduell zwischen dem Spitzenreiter Münchehagen und dem RSV Rehburg. Verfolger Eistrup spielt ebenfalls lokal, der TSV trifft auf Seppenhausen-Balge. Weiterhin spielt Intercomata Nienburg gegen Loccum, Husum gegen den ASC Nienburg und Lese muss zum SV Nendorf. Liebenau empfängt Stöckse und Hasbergen spielt gegen Kreuzruh-Kurdistorf. Anstoß der Sonntagsspiele ist um 15 Uhr. Bereits Samstag um 16 Uhr trifft Steierberg auf Rodewald. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.